Hayır Mertin. Darf ich sagen, welche Freude es mir ist, einen Offizier kennenzulernen, der so viel für Deutschland geopfert hat. Ich wünschte mir, meine Leute wären von ihrem Schlag. Dieser Mann soll ihnen allen als Beispiel dienen. Er ist das Ideal eines deutschen Offiziers.